Ausländische Massenmedien berichteten vom 5. bis zum 7. Juni über die revolutionäre Tätigkeit des verehrten Marschalls Kim Jong-un. Die Nachrichtenagenturen TASS und LIA Novosti, die Zeitungen Komsomolskaja Prawda, Rossiyskaja Gazeta und Izvestia, die Fernsehsender RIN-TV, Zvezda und Zentr, die Internetnachrichtenagenturen Rosbald, Vesti.ru und Ruskaja Planeta und der Internetfernsehsender Miru24 von Russland und weitere Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Fernsehsender und Internethomepages von Indien, Laos, China, Ägypten, den USA, Großbritannien, Deutschland, Nigeria und der Demokratischen Republik Kongo sowie die Internethomepage des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Hauptsitz in Nigeria meldeten, dass Kim Jong-un den Kampfflugkunstwettbewerb der Kommandeure der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee 2017 leitete. Die laotische Zeitung Vientiane Times und die nepalesische Internetzeitschrift Nepal Today brachten die Nachricht über seinen Besuch im Mineralwasserbetrieb Gangso.